Predigt Eine Vision nimmt Gestalt an aus Nehemia, Nehemia 2, die Verse 1 bis 20. Im Monat Nisan, des 20. Jahres des Königs Artahasta, als Wein vor ihm stand, nahm ich den Wein und gab ihn dem König. Und ich stand traurig vor ihm. Da sprach der König zu mir: Warum siehst du so traurig drein? Du bist doch nicht krank. Das ist es nicht, sondern sicher bedrückt dich etwas. Ich aber fürchtete mich sehr und ich sprach zum König: Der König lebe ewig. Sollte ich nicht traurig dreinsehen? Die Stadt, in der meine Väter begraben sind, liegt wüst und ihre Tore sind vom Feuer verzehrt. Da sprach der König zu mir: Was begehrst du? Da betete ich zu dem Gott des Himmels und sprach zum König: Gefällt es dem König und hat dein Knecht Gnade gefunden vor dir, so wolltest du mich nach Juda reisen lassen, in die Stadt, wo meine Väter begraben sind, damit ich sie wieder aufbaue. Und der König sprach zu mir, während die Königin noch neben ihm saß: Wie lange wird deine Reise dauern und wann wirst du wiederkommen? Und als es dem König gefiel, mich reisen zu lassen, nannte ich ihm eine bestimmte Zeit und sprach zum König: Wenn es dem König gefällt, so gebe man mir Briefe an die Statthalter jenseits des Euphrat, damit sie mir Geleit geben, bis ich nach Juda komme, und auch Briefe an Asaph, den obersten Aufseher über die Wälder des Königs, damit er mir Holz gebe für Balken, für die Pforten der Burg, beim Tempel und für die Stadtmauer, und auch für das Haus, in das ich einziehen soll. Und der König gab sie mir, weil die gnädige Hand meines Gottes über mir war. Und als ich zu den Statthaltern jenseits des Euphrat kam, gab ich ihnen die Briefe des Königs. Der König hatte aber Hauptleute und Reiter mit mir gesandt. Als das hörten Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, verdross es sie sehr, dass einer gekommen war, der für die Israeliten Gutes suchte. Und als ich nach Jerusalem kam und 3 Tage da gewesen war, machte ich mich in der Nacht auf und wenige Männer mit mir. Denn ich hatte keinem Menschen gesagt, was mir Gott eingegeben hatte, für Jerusalem zu tun. Und es war kein Tier bei mir, außer dem, auf dem ich ritt. Und ich ritt zum Taltor hinaus bei Nacht und am Drachenquell vorbei und an das Misttor und forschte genau, wo die Mauern Jerusalems eingerissen waren und wo die Tore vom Feuer verzehrt waren. Und ich ritt hinüber zu dem Quelltor und zu des Königsteich, und es war da kein Raum, dass mein Tier mit mir weiterkommen konnte. Da stieg ich bei Nacht das Bachtal hinauf und achtete genau auf die Mauern, und ich kehrte um und kam durch das Taltor wieder heim. Und die Ratsherren wussten nicht, wohin ich gegangen war und was ich gemacht hatte, denn ich hatte bis dahin den Juden, also den Priestern, den Vornehmen und den Ratsherren und allen anderen, die am Werk arbeiten sollten, noch nichts gesagt. Und ich sprach zu ihnen: Ihr seht das Unglück, in dem wir sind. Jerusalem liegt wüst und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht weiter ein Gespött sind. Und ich sagte ihnen, wie gnädig die Hand meines Gottes über mir gewesen war, dazu auch die Worte des Königs, die er mir gesagt hatte. Und sie sprachen: Auf, lasst uns bauen. Und sie nahmen das gute Werk in die Hand. Als das aber Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, und Geshem, der Araber, hörten, verspotteten und verhöhnten sie uns und sprachen: Was ist das, was ihr da macht? Wollt ihr von dem König abfallen? Da antwortete ich ihnen: Der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen, denn wir sind seine Knechte, wir haben uns aufgemacht und wir bauen wieder auf. Für euch aber gibt es keinen Anteil, kein Anrecht noch Gedenken in Jerusalem. Wir hatten letzte Woche eine neue Predigtreihe angefangen, und zwar in einem ganz spannenden Buch, dem Buch Nehemia. im Alten Testament. Und da gibt es so zwei ganz große Themen. Das eine ist, dass man in Nehemia so richtig schön sieht, wie Gott wirklich souverän ist, wie er wirkt und wie du und ich auch wirklich darauf angewiesen sind, dass Gott uns Gunst und Gnade schenkt. Also wirklich das Wirken Gottes auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite aber auch deine und meine menschliche Verantwortung und wie das zusammenspielt. Lasst uns kurz nochmal überlegen, wie ist es denn vom geschichtlichen Hintergrund? Zeitlich spielt das Buch Nehemia 445 vor Christus und vom Ort geht es um zwei Orte. Es geht zum einen um Susa, das war die Winterresidenz des Königs von Persien, dieses riesige Reich, und der andere Ort ist Jerusalem. Und es geht um die Hauptakteure, das zum einen der Artaxerxes, der König von Persien, und dann um Nehemia. Nehemia war ein Jude gewesen, der im Exil gelebt hat. Und der Nehemia in der Gnade Gottes hat eine riesige Karriere gemacht. Der war zum Mundschenk des Königs von Persien aufgestiegen, aber er war natürlich Jude gewesen. Und wir hatten letzten Sonntag gesehen in der Predigt, dass der Nehemia erfahren hat, dass die Juden, die aus dem Exil nach Hause zurückgekehrt waren nach Jerusalem, dass es denen wirklich schlecht gegangen ist, dass Jerusalem niedergelegen ist. Und wir schauen uns heute 6 Punkte an, aber keine Angst, das wird nicht länger sein als sonst, aber es geht heute um 6 Punkte. Erstens, eine gottgegebene Vision, damit ich sie wieder aufbaue. Das sind die ersten 5 Verse. Der zweite Hauptpunkt ist mutig und entschlossen. Mutig und entschlossen, die Verse 6 bis 9. Und drittens, nicht überraschend, Widerstand kündigt sich an. Das ist der Vers 10. Und dann viertens, eine genaue und weise Vorbereitung. Das sind die Verse 11 bis 16 und fünftens dann, ihr seht das Unglück. Kommt, lasst uns wieder aufbauen, Verse 17 und 18a. Und dann als 6. und letzter Punkt, auf, lasst uns bauen, der Vers 18b. Zunächst mal zum ersten Hauptpunkt, eine gottgegebene oder eine gottgeschenkte Vision, damit ich sie wieder aufbaue. Wir haben gesehen, letzten Sonntag im Kapitel 1, im Vers 4, nachdem Nehemia erfahren hat, wie schlimm es um Jerusalem und die Juden steht, lesen wir im Vers 4, als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Das heißt, der Nehemia war wirklich am Boden zerstört gewesen. Er war zutiefst traurig gewesen. Das hatte er nicht erwartet. Und dann ist es ganz natürlich, dass man wirklich einige Zeit Trauer trägt. Aber er war auch ein Mann des Gebetes. Er hat viel in dieser Zeit gebetet und gefastet. Wir wissen dann vom Vers 1 im Kapitel 2, dass es 4 Monate gewesen sind. 4 Monate hat der Nehemia damit verbracht, zum einen traurig zu sein, aber auch ganz intensiv wirklich zum lebendigen Gott zu gehen im Gebet und einfach zu ringen und zu fasten, auch zu sagen, so kann es nicht bleiben. Und wir sehen dann am Anfang des Textes heute im Kapitel 2, da kommt die Situation, dass der Nehemia vor dem König dieses riesigen Reiches Persien steht und als Mundschenk ihm den Wein gibt und er steht traurig vor dem König. Und das war nicht gut gewesen. Man sollte damals nicht vor so einem Diktator und Despoten, sollte man als Mitarbeiter, sollte man nicht traurig vor ihm stehen. Das hat sich nicht empfohlen. Aber der Nehemia war in seiner Seele, in seinem Herzen so bewegt gewesen von dieser Trauer, auch von seinem Beten und Fasten. Das hat ihn so richtig beschäftigt und das ist dann auch, kann man sagen, zu einer Last geworden in seinem Leben, im Sinne von, dass Gott ihm eine Last aufgelegt hat, die ihm dann zu einer Aufgabe, zu einer Berufung geworden ist. In dieser Phase, wo er so viel gebetet hat und gesagt hat, Gott, so kann es doch nicht sein, ist ihm bewusst geworden, beziehungsweise Gott hat in seinem Herzen seinen Gedanken so gewirkt und gesagt, weißt du was, Nehemia, ich habe eine ganz wichtige Aufgabe, eine ganz wichtige Berufung für dich. Und jetzt hat er diese große Chance. Er ist vor dem Mann, der ihm helfen kann, dem König von Persien. Und der König spricht ihn an und sagt, warum siehst du so traurig drein, du bist doch nicht krank. Und er will wissen, was los ist. Und wir sehen dann im Vers 2, ich aber fürchtete mich sehr. Er wusste ganz genau, auf diesen Augenblick hatte er zum einen lange gewartet, 4 Monate lang. Aber jetzt kommt es wirklich drauf an. Und er sagt dann im Vers 3 und sprach zum König, der König lebe ewig. Sollte ich nicht traurig dreinsehen, die Stadt, in der meine Väter begraben sind, sprich Jerusalem, liegt wüst und ihre Tore sind vom Feuer verzehrt. Und dann sagt der König, was begehrst du denn? Und Nehemia, da sieht man nochmals, dass er so ein Mann gewesen ist, der zum einen wirklich Verantwortung übernommen hat, aber auch genau gewusst hat, es kommt auf Gott an, auf das Eingreifen Gottes, auf die Gunst und Gnade Gottes. Jetzt ist dieser Moment gekommen und er lässt nochmal so ein Stoßgebet zum Himmel. Er sagt, da betete ich zu dem Gott des Himmels und sprach zum König. Gefällt es dem König und hat dein Knecht Gnade gefunden vor dir, so wollest du mich nach Juda reisen lassen, in die Stadt, wo meine Väter begraben sind, damit ich sie wieder aufbaue. Wie gesagt, in diesen 4 Monaten, in denen er traurig war, gebetet hat, gerungen hat mit Gott, gefastet hat, da hat Gott ihm eine ganz wichtige Aufgabe und Berufung gegeben. Und diese Aufgabe war gewesen zu sagen, in der Gnade und der Kraft Gottes werde ich selber nach Jerusalem mich schicken lassen von Gott, um diese Aufgabe auszuführen, sprich, die Stadtmauern wieder aufzubauen. Weil Jerusalem ist ein Gespött der Völker umher geworden. Man brauchte die Stadtmauer, um zum einen den Tempel zu schützen und um zum anderen einfach sicher leben zu können. Und meine Frage an dich heute Morgen ist unter anderem, überleg dir mal gut, was sind die Dinge, die dich in der Tiefe deines Herzens so richtig beschäftigen und umtreiben? Was sind die Dinge, über die du viel nachdenkst und überlegst? Was sind die Dinge, über die du nachdenkst, auch immer wieder in der Nacht? Wirklich die Dinge, die immer wieder hochkommen. Was ist es, was letzten Endes auch Gott in deinem Herzen bewirkt und sagt, das ist eine ganz wichtige Berufung, die ich habe in deinem Leben. Und ich weiß, es gibt manche Berufungen, die sind klar. Wenn du verheiratet bist, dann bist du natürlich als Mann klar berufen, deine Ehefrau zu lieben. Oder als Ehefrau bist du natürlich dazu berufen, deinen Ehemann zu lieben und zu respektieren. Wenn du Kinder hast, wenn Gott dir Kinder geschenkt hat, natürlich bist du dazu berufen, die Kinder zu lieben und wirklich ihnen Jesus Christus groß zu machen. Und wenn du ein Nachfolger von Jesus Christus bist, natürlich bist du dazu berufen, auch in der Gemeinde mitzuhelfen, Reich Gottes zu bauen. Aber es gibt ja noch mehr. Es gibt die Arbeit und es gibt Freizeit und so weiter. Was ist es denn, wo Gott wirklich mir aufs Herzen gelegt hat? Was ist meine Berufung? Und ich möchte dir auch Mut machen in dem Sinne, dass wenn ich auch mit alten Menschen immer wieder rede, dass da immer wieder gesagt wird, Mensch, hätte ich damals, als ich 35 war, das anders entschieden. Oder als ich 45 war, oder hätte ich mit 60 noch den Mut gehabt. Da gibt es so Momente, wo man traurig zurückblickt und sagt, das hätte ich anders machen sollen, da hätte ich Jesus Christus mehr vertrauen sollen. Und auf der anderen Seite kann ich euch sagen, die Dinge, wo du in deinem Leben dich wirklich von Jesus Christus hast berufen lassen und es auch dann getan, das werden die Dinge sein, über die du im Laufe deines Lebens und in besonderer Weise am Schluss deines Lebens, wenn du so ein Stück weit auch zurückblickst, in besonderer Weise dich wirklich darüber freuen wirst und ganz arg dankbar dafür sein wirst, dass Gott dir geholfen hat, zu dieser oder jener Berufung wirklich Ja zu sagen und nicht in der eigenen Kraft, aber in der Kraft des Heiligen Geistes wirklich gesagt zu haben, jawohl, ich mache mich auf den Weg, ich lasse mich vom lebendigen Gott dazu berufen. Und das führt uns zum zweiten Hauptpunkt, mutig und entschlossen. Mutig und entschlossen, die Verse 6 bis 9. Der Nehemia in der Gnade Gottes ist diese Berufung. Dieser Berufung ist er sehr mutig und entschlossen nachgegangen. Und der König damals, das war im Griechischen, heißt der Artaxerxes. Sein direkter Vorgänger war der Xerxes gewesen. Ich weiß nicht, ob ich mich erinnert, im Geschichtsunterricht, da gab es diesen Xerxes, ein riesiges Reich. Xerxes, der hat von 465 bis 424 regiert und jetzt ist er mittendrin in seiner Regierungszeit, 445 vor Christus, und ganz am Anfang seiner Regierungszeit ist ihm ein Brief geschrieben worden. Ich lese einfach nochmal so einen kleinen Ausschnitt davon. Timon hatte den letzten Sonntag schon ein Stück weit gelesen, aber da kommt nochmals zum Ausdruck, wie mutig das vom Nehemia gewesen ist, das anzusprechen, mit nach Jerusalem zu gehen, die Mauern aufzubauen. Ich lese von diesem Brief von der Anfangszeit vom König Artahasta oder griechisch Artaxerxes. Ich lese mittendrin los, da wo nach dem Fettgedruckten. An König Artaxerxes, deine Knechte, die Männer jenseits des Euphrat. Und nun sei dem König kundgetan, dass die Juden, die von dir heraufgezogen und zu uns nach Jerusalem gekommen sind, die aufrührerische und böse Stadt wieder aufbauen wollen. Sie haben begonnen, die Mauern zu errichten und die Fundamente sind schon gelegt. So sei nun dem König kundgetan, wenn diese Stadt wieder aufgebaut wird und die Mauern wieder errichtet werden, so werden sie Steuern, Abgaben und Zoll nicht mehr geben. Und zuletzt wird es den Königen Schaden bringen. Weil wir aber das Salz des Königshauses essen und die Schmach des Königs nicht länger sehen wollen, darum schicken wir hin und lassen es den König wissen. Man lasse in den Chroniken deiner Väter suchen, so wirst du in den Chroniken finden und erfahren, dass diese Stadt Aufrührer ist und Königen und Ländern Schaden gebracht hat. Und man in ihr auch von alters her Aufruhr gemacht hat. Darum ist diese Stadt auch zerstört worden. Und nun tun wir dem König kund, dass du hernach nichts behalten wirst von dem, was jenseits des Euphrat liegt, wenn diese Stadt wieder aufgebaut wird und ihre Mauern wieder errichtet werden. Und der Artaxerxes, der König von Persien, hat entsprechend nachforschen lassen und tatsächlich Jerusalem war immer wieder diese aufrührerische Stadt gewesen und er hatte damals einen Erlass erlassen und gesagt, Jerusalem darf nicht aufgebaut werden. Nehemia hat aber die Berufung von Gott 20 Jahre später, er steht vor dem gleichen König und was er gemacht hat, war lebensgefährlich gewesen. Er war der Mundschenk, tolle Karriere, aber selbst als Mundschenk durfte er nicht sprechen, es sei denn, er wurde gefragt. In diesem Fall hat der König ihn gefragt, er hatte die Chance, aber er bittet hier im Grunde genommen diesen König, diesen Despoten und sagt, das, was du vor 20 Jahren beschlossen hast und entschieden hast, da möchte ich dich jetzt bitten, dass du es revidierst und komplett rumdrehst. Das war lebensgefährlich gewesen, aber Nehemia war mutig und entschlossen gewesen. Warum? Unter anderem, weil er wusste, das ist eine Berufung Gottes. Und wenn du eine Berufung Gottes hast, wie der Nehemia, dann weißt du auch, dass Gott dahinter steht und dass Gott noch höher steht als dieser mächtigste Mann der Welt, der König von Persien. Und der Nehemia, der hatte sich in diesen 4 Monaten des Gebets, des Fastens, des Nachdenkens, der hatte sich intensiv vorbereitet. Das heißt, er hatte auf diesen Moment gewartet, wo er endlich den mächtigsten Mann der Welt fragen konnte. und er war inhaltlich genau vorbereitet. Wir sehen im Vers 7 und 8, wie mutig Nehemia gewesen ist. Er hat nicht nur darum gebeten, dass er nach Juda gehen darf. Und übrigens ist interessant, er benutzt nicht einmal das Wort Jerusalem. Es ist zwar klar gewesen, um welche Stadt es geht, aber er sagt nach Juda. Das hat es vielleicht für den König ein bisschen leichter gemacht. Und dann sehen wir im Vers 7, da sagt er, gefällt es dem König, so gebe man mir Briefe an die Statthalter jenseits des Euphrat, damit sie mir Geleit geben, bis ich nach Juda komme. Er wusste, dass das nicht allen gefallen wird. Es war wichtig für ihn, Briefe des Königs zu haben, um überhaupt dort sicher hinkommen zu können. Und dann im Vers 8 sieht man auch, er hat schon über die Aufgabe nachgedacht. Da heißt es, und auch Briefe an Asaf, den obersten Aufseher über die Wälder des Königs. Er wusste, er braucht Baumaterial. Er hatte sich schon erkundigt, wie heißt denn der oberste Aufseher der Wälder des Königs in der Nähe von Jerusalem. Das war der Asaf gewesen. Und das hat er alles schon durchdacht gehabt. Das heißt, in dem Moment, wo Gott ihm plötzlich diese Chance gegeben hat, Nehemia war perfekt vorbereitet gewesen. Trotzdem hat er Angst gehabt. Er wusste, es ist eine sehr ernste Situation. Deswegen hat er auch nochmals gebetet, dass Gott ihm hilft. Und dann am Ende vom Vers 8 heißt es hier, und der König gab sie mir, weil die gnädige Hand meines Gottes über mir war. Nehemia ist seiner Verantwortung voll gerecht geworden. Er hat sich vorbereitet, alles wirklich hervorragend. Aber er sagt ganz klar letzten Endes, das Entscheidende war, dass die gnädige Hand meines Gottes über mir war. Da sieht man sehr schön dieses Zusammenspiel von der Souveränität Gottes, der Gunst, Gnade Gottes, von der du und ich abhängig sind. Und daneben aber dann die menschliche Verantwortung. Das ist etwas, was die Bibel immer lehrt. Gott ist 100% souverän und wirkt. Aber du und ich sind zu 100% verantwortlich. Das, was du tust oder nicht tust, hat eine ganz, ganz hohe Bedeutung. Und das führt uns dann zum dritten Hauptpunkt. Widerstand kündigt sich an. Wir sehen im Vers 10 heißt es, als das hörten Sanballat. Das war der Statthalter von Samaria. Und die anderen dort, heißt es, verdross es sie sehr, dass einer gekommen war, der für die Israeliten Gutes suchte. Und das ist nicht überraschend. Wenn Gott eine Berufung hat, eine Aufgabe, dann ist es ganz normal, dass es dann auch immer wieder Widerstand gibt. Warum? Weil es einen Gegenspieler Gottes gibt, den Teufel, den Widersacher Gottes, und der hat auch seine Leute. Das heißt, natürlich gibt es dann Widerstand. Das sollte uns überhaupt nicht überraschen. Auf der anderen Seite kann man sagen, wenn du ein Nachfolger von Jesus Christus bist und du bekommst überhaupt keinen Widerstand, dann ist die Frage, ob du wirklich richtig aktiv bist für Jesus Christus. Und wir sehen dann im vierten Punkt, was Nehemia, als er dann nach Jerusalem gekommen ist, auch wichtig ist, ist in Jerusalem es wirklich weise und genau vorzubereiten. Da heißt es hier im Vers 11, und übrigens die Reise von Susa nach Jerusalem, das waren so rund 1500 Kilometer, hat ungefähr 4 Monate gedauert. Das heißt, hin und zurück schon allein 8 Monate. Das war keine kleine Sache vom König, ihn einfach da ziehen zu lassen. Da heißt es im Vers 11, und als ich nach Jerusalem kam und 3 Tage da gewesen war, machte ich mich in der Nacht auf und wenige Männer mit mir. Denn ich hatte keinem Menschen gesagt, was mir mein Gott eingegeben hatte. Das ist diese Berufung Gottes, für Jerusalem zu tun, und es war kein Tier bei mir, außer dem ich ritt. Und ich ritt zum Taltor hinaus bei einem Drachenquell vorbei und an das Misttor und forschte genau, wo die Mauern Jerusalems eingerissen waren und die Tore vom Feuer verzehrt. Das heißt, der Nehemia, der hat sich erstmal in Ruhe das ganz genau angeschaut. Wo waren denn die Mauern niedergerissen? Wo waren früher die Tore gewesen? Und er hat ganz bewusst am Anfang das den Leuten dort noch gar nicht gesagt, diese Berufung Gottes, die er hatte. Und das ist auch etwas Wichtiges, was du und ich lernen können hier von dieser Geschichte. dass Gott eine Berufung schenkt, aber dann ist es wichtig, auch die Aufgabe, die Gott geschenkt hat, gut vorzubereiten. Manchmal rennen Christen einfach überhastet los, sind nicht vorbereitet und das Ergebnis ist oft nicht entsprechend gut. Es ist wichtig, auch in Ruhe genau zu planen, zu überlegen, vorzubereiten, natürlich mutig und entschlossen nach vorne zu gehen und dann auch zu überlegen, wann kommt denn der Zeitpunkt, das entsprechend öffentlich zu machen. Wir sehen es dann im Vers 16, das den anderen entsprechend zu sagen. Und es führt uns zum fünften Hauptpunkt. Ihr seht, das Unglück kommt, lasst uns wieder aufbauen. Da heißt es im Vers 17, und ich sprach zu ihnen. Das ist jetzt Nehemia, nachdem er inhaltlich das gut vorbereitet hat, geforscht hat, geplant hat. Dann heißt es, er spricht jetzt zu den Juden, den potenziellen Mitarbeitern, und er sagt, ihr seht das Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem wüst liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht weiter ein Gespött seien. Das heißt, er sagt ihnen, so kann es nicht weitergehen. Das war für die Juden und für Jerusalem ein riesiges Problem gewesen, dass die Mauer nicht gestanden ist. Und er hat sie angespornt und ermutigt und gesagt, mit der Hilfe unseres gnädigen Gottes ist es möglich, diese Mauer, die so lange brach gelegen ist, die da niedergelegen ist, wieder aufzubauen. Und ich denke, in der Anwendung für uns heute hier in München und Grünwald heißt es natürlich auch, dass wir überlegen müssen, ihr seht das Unglück. Was ist denn unser Unglück hier in München und Grünwald und in Deutschland? Und es ist keine Frage, das ganz große Unglück, trotz der äußerlichen Pracht, Schönheit der Natur und auch den wirtschaftlichen Erfolg, den wir hier haben in Deutschland zu dieser Zeit, das große Unglück in Deutschland ist, dass wir in vielen Bereichen geistlich darnieder liegen. Dass es nicht viele Kirchen gibt, wo wirklich klar und mutig Jesus Christus gepredigt und verkündigt wird, als der einzige und lebendige Gott. Dass das Evangelium nicht in einer Klarheit hinausgesagt, verkündigt wird, gelebt wird, wie es schon mal gewesen ist hier in unserem Land und auch in dieser Stadt. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren 96% der Deutschen waren Mitglieder in einer Kirche gewesen. Und in den 50er und 60er Jahren waren viele dieser Kirchen evangelisch-katholisch, die waren ziemlich voll, teilweise proppenvoll gewesen. Wir sind jetzt in einem Zeitpunkt angekommen, wenn man es nur an den Mitgliederzahlen anschaut, dass in ein paar Jahren in Deutschland nur noch ungefähr 36% der Leute Mitglieder sind in einer Kirche. Wenn man sich anschaut, wie viele denn in einen Gottesdienst gehen, von den ganzen evangelischen Christen, die es heute gibt, gehen an einem normalen Sonntag nicht einmal 4%. Der Mitglieder in Gottesdienst. Bei den Katholiken ist es ein bisschen besser. Da gehen von 10 Katholiken geht einer in Gottesdienst, sprich 10%. Nichtsdestotrotz, ihr wisst es selber, es gibt ja hier im Raum München, die Stadt hat 1,5 Millionen Einwohner, die Vororte nochmals 1,5 Millionen, sprich 3 Millionen im Raum München. Wenn ihr euch überlegt, wie viele Menschen wissen wirklich Bescheid von Jesus Christus, wer er tatsächlich ist, was er getan hat und warum es so entscheidend und wichtig ist, persönlich Jesus Christus nicht nur zu kennen, sondern eine Beziehung zu haben, da werden die Zahlen relativ klein und gering. Es gibt eine Studie von der Evangelischen Allianz hier in München vor einigen Jahren schon, aber die hat gesagt, es gibt ungefähr in allen Kirchen zusammen, die dazugehört haben, ungefähr 7000 wiedergeborene Christen in München. Und völlig egal, ob die Zahl jetzt stimmt, selbst wenn 25.000 wären, ich nehme jetzt mal die Zahl, auf die sie gekommen sind, 7000, das sind bezogen auf den Raum München nicht einmal 0,25% der Menschen. Das heißt, angenommen, wir hätten plötzlich innerhalb der nächsten, sagen wir mal die nächsten 10 Jahre, nochmals 1000 Gemeinden zusätzlich oder auch Kirchen, die wiederbelebt werden, wo wirklich der Heilige Geist neu reinkommt, neues Leben reinkommt. Jesus Christus verkündigt und gelebt wird, 1000 solcher weiteren Kirchen wie Gospel Church, dann hätten wir hier in München ungefähr 100.000 Menschen von 3 Millionen, sprich 3%. Und bitte nicht missverstehen, ich freue mich total über das, was der Heilige Geist auch an Gutem tut in München, auch in München getan hat und in Deutschland. Aber wir müssen trotzdem realistisch bleiben. Viele der Kirchen sind ziemlich leer, nicht nur in München, sondern deutschlandweit. Ihr seht das Unglück, in dem wir stehen. Und der Nehemia sagt, kommt, lasst uns aufbauen, lasst uns anpacken. So darf es nicht weitergehen. Warum? Wenn du Jesus Christus nicht persönlich kennst und hast in deinem Leben als Retter und Heiland, dann fehlt dir das absolut Entscheidende in deinem Leben. Wie bitteschön sollst du denn ohne Jesus Christus eine Beziehung haben können zum lebendigen Gott? Wie sollen dir denn bitteschön ohne den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus deine Sünden vergeben werden, wenn du auch am Ende der Zeit vor Jesus Christus stehst als dem Richter? Wie bitteschön ohne Jesus Christus sollst du überhaupt in der Lage sein, mit wirklich auch schwierigen Situationen in deinem Leben umgehen zu können, wenn plötzlich eine Nachricht hineinkommt, wo es dir den Boden unter die Füße wegzieht. Wenn die Nachricht kommt, du hast noch 6 Monate bis 2 Jahre vielleicht zu leben, weil du Krebs hast. Wie bitteschön sollst du damit umgehen können ohne Jesus Christus? Und Nehemia hat denen gesagt, ihr seht das Unglück, aber wir bleiben hier nicht stehen. Kommt, lasst uns aufbauen. Und ich möchte euch Mut machen zu sagen, jawohl, das ist Teil meiner ganz zentralen Berufung, jeder einzelne von uns hier zu sagen, jawohl, ich möchte mit anpacken beim Aufbau des Reiches Gottes hier in München. Und es gibt so viele Beispiele. Eine Sache ist, die wir gerne, wenn es Gott schenkt, machen wollen, ist, im Frühjahr nächsten Jahres mal eine Konferenz zum Thema Ehe zu machen. Zu sagen, Ehe ist toll, Ehe ist ein Geschenk Gottes, Ehe ist Gott gewollt, Ehe ist auch nicht Herausforderungen. Aber wirklich zu sagen, wir wollen von der Bibel, von Jesus Christus, vom Evangelium immer mehr lernen, was heißt es auch in Ehen evangeliumszentriert zu leben? Wir haben hier in Deutschland fast 50% Scheidungsquoten. Das kann nicht so bleiben. Was da kaputt geht in den Beziehungen und auch bei den Kindern, das ist nur ein Beispiel, wo man mit anpacken kann. Im ganzen Bereich der Jugendlichen. Wir haben ein paar Jugendliche, aber da ist es dringend notwendig, dass wir welche haben, dass Menschen sich auch hier berufen lassen, zu sagen, bei den Jugendlichen, da will ich mich wirklich einsetzen. Es gibt hier in Grünwald das Gymnasium beispielsweise. Das läuft über vor Jugendlichen. Aber kaum jemand von denen ist hier und auch bei der katholischen evangelischen Kirche sieht es nicht besser aus. Das heißt, da wäre es so wichtig, dass man auch auf die zugeht, dass man was für sie anbietet. Wir haben im November wieder dieses tolle Konzert von Redeemer, wo die Musiker, Sänger aus New York kommen, wo man wirklich auch Leute einladen kann, aber da werden Dinge benötigt, das vorzubereiten. Ich möchte euch Mut machen, wo auch immer ihr sagt, da schlägt mein Herz, aber ich will Reich Gottes wirklich aufbauen. Oder wir haben hier auch noch Platz in unserem Gottesdienstraum zu sagen, ich bete konkret für bestimmte Menschen, ich lade sie zum Gottesdienst ein. Ich weiß ganz genau, es ist so wichtig, wirklich Jesus Christus, seine Liebe persönlich zu kennen und zu erfahren. Ich möchte dir auch Mut machen, auch finanziell den Zehnten zu geben, auch zu den Gebetstreffen zu kommen. Wir haben alle 2 Wochen ein Gebetstreffen hier in Grünwald bei Andreas und Eli Kauber. Das nächste Mal am Mittwoch, 23. Mai, abends um 20 Uhr. Kommt dazu, wir haben eines alle 2 Wochen, Sing and Pray in der Innenstadt bei Tim und Laurie Tolley, das nächste Mal am 24. Mai. Und so wie Nehemia hier auch sagt, dass die gnädige Hand Gottes wirklich über ihnen gewesen ist, so können wir hier auch sagen, Gott schenkt uns auch tolle Verstärkung und Unterstützung. Einige von euch kennen Sam und Lizzie Goodwin. Die kommen im August, Ende August wieder hier, um genau das zu tun, geistlich mit aufzubauen. Ihr kennt den Timon und Angelina und ich freue mich sehr, Timon und Angelina empfinden es als Berufung von Jesus Christus, Ende August nicht von München wieder nach Gießen zu gehen, sondern hier zu bleiben, um bei Gospel Church mitzuarbeiten und auch um sein Theologiestudium fertig zu machen. Aber das sind auch keine Zufälle. Wir hatten es vor 2 Wochen, ein Ehepaar hier im Gottesdienst, ein junges Ehepaar aus USA, Brad und Michaela Sanders, er spricht super Deutsch, ich war völlig baff gewesen und seine Frau war total zurückhaltend, hierher zu kommen. Ich hatte am Schluss der Woche mit ihnen ein Gespräch und sie hat gesagt, Jesus hat es komplett gedreht, das heißt, die beiden sind sehr ernsthaft daran interessiert, die empfinden es im Moment als Berufung, so Gott will, hierher zu ziehen nach München, um bei Gospel Church in ihrer Freizeit mitzuarbeiten. Aber 2 praktische Dinge, wo ihr mithelfen könnt. Das eine ist, natürlich brauchen Timon und Angelina dann ab September eine Wohnung. Warum? Weil die Goodwins kommen werden und sie aus dem Haus rausschmeißen werden. Das heißt, beziehungsweise Timon und Angelina brauchen dann eine Wohnung. Die heiraten ja am 7. Juli. Und wenn ihr da etwas wisst, die Details können wir euch später geben. Aber das ist toll, wenn ihr da helft. Oder bei diesem Brad, der hat mir seinen Lebenslauf mit allem drum und dran geschickt. Wenn es bei euch jemand gibt, wo ihr sagt, ich kann jemanden brauchen, den ich anstellen kann. Er macht einen sehr fitten Eindruck, hat Wirtschaft studiert, in dem Bereich gearbeitet, ist fließend im Deutsch. Ich kann euch das gerne weiterschicken. Aber mein Punkt ist der, Gott ist sehr gnädig. Er hat schon so viel getan, er hat uns schon so viel Gunst geschenkt. Und das führt uns dann zum letzten Punkt. Der 6. Punkt, da heißt es hier dann, und ich sagte ihnen, wie gnädig die Hand meines Gottes über mir gewesen war, dazu auch die Worte des Königs, die er mir gesagt hatte. Und sie sprachen, jetzt kommt die Reaktion von den Juden dort in Jerusalem, auf, lasst uns bauen. Mit einem Ausrufezeichen, auf, lasst uns bauen. Und sie nahmen das gute Werk in die Hand. Und was ganz wichtig ist, das ist jetzt nicht nur einfach in der eigenen Kraft, sondern wir heute wissen ganz genau, dass Jesus Christus das gute Werk in die Hand genommen hat. Jesus Christus ist gekommen, um das überhaupt möglich zu machen, diese Beziehung wieder zum lebendigen Gott. Jesus Christus hat das entscheidende gute Werk bereits vollendet. Indem er ohne jede Sünde gelebt hat, indem er ans Kreuz gegangen ist, gestorben ist, auferstanden, den Tod besiegt hat. Das heißt, du und ich können uns in ganz großer Dankbarkeit und Freude und Zuversicht an das Werk machen, wohlwissend, dass das Entscheidende Jesus Christus bereits getan hat. Und wir erleben hier von den Gegnern, den Widersachern, dass sie spotten und sie verhöhnen. Und Nehemia antwortet ihnen, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Denn wir, seine Knechte, haben uns aufgemacht und bauen wieder auf. Jesus Christus ist am Kreuz gestorben, er ist auferstanden, er lebt, er regiert und er liebt die Menschen in Grünwald, in München, in Deutschland, in Europa, weltweit. Und es ist der Herzschlag Gottes, dass das Reich Gottes wächst hier, wie auch in der ganzen Welt.